3b. Jetzt sind Sie dran. Sie erklären einem Freund die Spielregeln von Fußball. Hören Sie und sprechen Sie nach. 1. Eine Mannschaft hat 11 Spieler. Eine davon ist der Torwart. 2. Die Spieler dürfen den Ball nur mit den Füßen berühren, nie mit der Hand. 3. Nur der Torwart darf im 16-Meter-Raum seine Hände benutzen. 4. Wenn ein Spieler im Strafraum gefoult wird, gibt es einen Elfmeter. 5. Ein Elfmeter ist ein Schuss auf das Tor aus 11 Metern Distanz. 6. Nach einem Foul gibt es einen Freistoß. 7. Wenn ein Spieler nur so tut, als ob der andere ihn foult, heißt das Schwalbe. 8. Was der Schiedsrichter entscheidet, das gilt. Darüber darf sich keiner beschweren. 9. Wer eine rote Karte bekommt, darf nicht mehr mitspielen. 10. Wenn der Ball aus dem Spielfeld geschossen wird, bekommt die gegnerische Mannschaft einen Einwurf. 11. Wenn der Ball über die Linie neben dem eigenen Tor geschossen wird, bekommt die gegnerische Mannschaft einen Eckball. 12. Bei einem Eckball darf ein Spieler den Ball von einer der Ecken am Ende der Torlinie schießen und seine Mitspieler können ihn aufs Tor lenken.